TIDE an und ihr seid dran. Recherchieren, moderieren, talken und filmen. Auf TIDE TV und TIDE 96.0 macht ihr das Programm. Infos unter www.tidenet.de. TIDE, immer anders. Für Samstag, den 1000.000. April 2035. Michaela Pnateshkova. Michaela Pnateshkova. Extrem Radio hört ihr ab 19 Uhr. Heute die Dagmar Torte Show. Schubidubidu. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Für die Zeit. Wow, wow. Komm schon, los, noch sind noch drei Sätze hier. Oben auf dem Dach, hier bei TIDE. Hier bei TIDE. TIDE im Radio, Fernsehen und im Internet. Besucht die TIDE-Page unter www.tidenet.de. Uma muito boa tarde, estamos aqui na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão diretamente de Hamburgo, com sotaque de Niterói. Uma muito boa tarde para vocês aí no Brasil, são 15 horas e 3 minutos no Brasil e 19 horas e 3 minutos na Alemanha. Rádio Mama Terra, hoje anunciando sua parceria com a Rádio Nacional. Vamos falar de tudo que rola entre os brasileiros na Europa e no Brasil. Uma muito boa tarde para a dona Ranúzia, lá na Itália, nossa correspondente especial, e Caracu, grande amigo de Berlim, que está entrando também como correspondente na Rádio Mama Terra. Nos ligamos agora. Atenção, atenção, Rádio Nacional. Atenção, atenção, Rádio Made in Brasil de Estocolmo, agora passeando lá por Minas Gerais, e Rádio Saci de Berlim. Acabamos de entrar no ar. Muito boa tarde. Hallo, hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe, live aus den Studios hier vom Mediencampus an der Finkenau. É isso aí, minha gente. E anunciamos também que vamos ter, a partir do mês que vem, uma parceria com o pessoal lá do nosso bairro de Altona, Altstadt, a nova rádio Elbevelle, uma vez por mês, Elbeflux, né? Rádio Elbevelle, isso. Elbevelle, exatamente. Vamos ter, assim, uma vez por mês, diretamente do nosso bairro aqui de Hamburgo, notícias sobre a centrifugação, sobre a globalização e sobre as pessoas do mundo. É o Noel Tron. Und wir fangen an, auch in deutschen Sprachen zu sagen, dass wir sind jetzt in Kontakt direkt mit Berlin, mit Stockholm und mit Brasília, Rádio Nacional. Und wir sind jetzt Radio 100 auch. Eine Globalisierung von unseren kleinen Sendung, die jetzt ist größer geworden, weil unsere Freunde in ganzer Welt mich sich ein und machen den Radio 100 Community Europa Made in Brasil. Und Leute, ich kann euch nur sagen, es macht unglaublich viel Spaß, auch wenn wir eine ganz kleine Gruppe sind. Wir wissen ganz genau, dass wir größer werden. Es macht viel Spaß, mit der Welt in Kontakt zu sein, mit anderen Radiostationen auf der ganzen Welt. Ja, und genau, heute... Genau, und deswegen ist auch sehr, sehr interessant, was wir machen. Wieso sagen wir, dass wir sind jetzt ein größeres Radio? Wir sagen das, weil wir sind nur lokal. Wir reden über unser Leben hier in Hamburg. Aber wir haben viele andere Leute, die sind in verschiedenen kleinen Lokalen. Und das macht uns größer. Wir kleinen zusammen. Wir sind immer größer geworden. Und wir sagen dazu, dass natürlich wir immer auch ein Teil Portugiesisch dabei haben. Alle mit Netzwerker, Radiostationen haben immer einen Anteil portugiesische Sprache und dann eben die Landessprache, sei es eben Brasilien, sei es Portugal, sei es eben Stockholm Schwedisch oder Deutsch, wie Radio Mama Terra und Radio Sassi in Berlin. Ja, und wir hoffen, dass Helsinki kommt auch dabei. Und wir haben die Musik jetzt. Von Marisa Montes, A Noite. De noite na cama. Exatamente, de noite na cama com Marisa Montes, nesse início de primavera de Hamburgo, para vocês. Se você me ama Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Ja, Romau hatte vor unserem wunderbaren Stück von Marisa Montes erzählt, dass wir eigentlich offiziell heute im Studio Gäste hätten haben sollen von unserem Projekt Radio Elbwelle. Leider, das ist Radio Elbwelle, wird ab dem nächsten Monat, einmal monatlich Mittwoch, hier im Rahmen von Radio Mama Terra stattfinden. Es ist ein Pilotprojekt für Stadtteilradio von dem Bezirk Altona. Leider sind alle Teilnehmer, also zwei Teilnehmer, krank geworden, sodass die Sendung leider ausfallen musste. Wir wünschen beiden an dieser Stelle ganz herzlich gute Besserung. Sie haben wirklich große Schmerzen, Zahnschmerzen, und es tut uns furchtbar leid für euch, dass ihr nicht dran teilnehmen könnt an Radio Elbwelle. Ja, und zu Trost, ich sage, ich habe auch Schmerzen in meinen Knie wegen dieser Wind. Ich bin mit Bermuda auf die Straße gegangen und war so viele Wind, ich muss schnell zurück nach Hause, weil es so kalt da am Fischmarkt. Und nicht wegen Radioaktivität? Das, ja, ich hoffe das nicht. Ich hoffe das nicht, weil jetzt ist schon Alarm Stufe 7, ne? Das ist genau parallel zu sehen wie Tschernobyl vor 25 Jahren. Alarm Stufe 7. So. Und dafür haben die japanische die japanische Regierung und die haben 4 Wochen dafür gebraucht, um es wahrscheinlich selber zu glauben, dass es so ist. Genau. Alarm Stufe 7. Sagen wir es selber so glauben, das ist ein guter Ausdruck zu sagen. Zu sagen, weil sie haben einen Monat lang versteckt, ne? Alle wussten schon und trotzdem ein Jahr lang versteckt. Und wir gehen jetzt auf Portugiesisch. Nee, ein Monat. Ein Monat. Genau. Das ist so. Und wie wir sagen, dass wir sind bei Rádio Mama Terra. Ich rede jetzt in Portugiesisch. Estamos na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro em conexão com Minas Gerais, Oscar Neves. Em conexão também com Made in Brasil, Suécia e Rádio Berlim com Raza Adalto. Estamos sempre ligados em vocês e seguimos agora com a música especial da Argentina, uma música que conta a história dos negros que desapareceram de Buenos Aires em 1900. Guarilho. Ja, und wir hören jetzt eine Musik, eine argentinische Musik von das ist eine, die Form heißt Murga, das Stück heißt Guarillo und erzählt die Geschichte von Romau. Ja, von den Schwarzen, die sind die verschwunden von der Landschaft Buenos Aires 1900, wenn die Europäer, wenn die 5 Millionen Europäer gekommen sind, so die Migration. Sie müssen flüchten von den Europäern und leben heute in Resistencia, eine andere Provinz hier von Argentina. Aber keine weiß darüber Bescheid. Morga, ist das eine Musik? Morga ist die Musik von dieser Gruppe, von dieser Leute. Und eigentlich, danach die Europäer haben einen anderen Namen gegeben von dieser Musik. Tango. Aber früher war Morga. Morga. Hören wir einmal rein. Guarillo. Wow, es la historia negada de la gente de color. Buenos Aires fue otra cosa con el barrio del tambor. La Argentina está en el suelo porque la historia negó, ocultó su sangre a India y los negros de carbón. Vergüenza le daba al blanco esa gente de color. Quiso ser fuerte y nueva y con la Europa se unió. No fue una mala cosa, pero el color lo marginó. Nunca hubo negro, decían. Y qué vergüenza, señor. Guarilo, guarilo, guarilo, guarilo. Guarilo, guarilo. Guarilo, guarilo. Guaruna. Guarilo, guarilo. De su propia condición, y al tambor abandonaron en busca de otra razón. Los morenos se mezclaron y se olvidaron del color. Nada, ya queda de antaño, ni siquiera el milongón. Vergüenza le daba al blanco, esa gente de color quiso ser fuerte y nueva, y con la Europa se unió. No fue una cosa mala, pero el color lo marginó. Nunca hubo negro, decían, y qué vergüenza, señor. Nunca hubo negro, decían, y qué vergüenza, señor. Guarilo, guarilo, guarilo, guarilo, guarilo, guarilo, guarilo, guarilo, guarilo, guarilo, guarilo, guarilo, guarilo, guarilo, guarilo, guarilo, guarilo, guarilo, guarilo. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Zeitgleich zu hören über www.tide.net.de. É isso aí, você está na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, e você pode escutar ao mesmo tempo na www.tidnet.de. É isso aí, minha gente. Escutamos agora Guarilho, uma música especial da Argentina, que é a precursora do tango, e contou a história muito incrível dos negros índios da Argentina, que quando aconteceu a grande migração de 5 milhões de europeus para a região de Buenos Aires, eles se viram obrigados a se retirar para outras regiões. Ja, wir haben das Stück Guarillo gehört, das ist eine argentinische Murga, und sie erzählt die Geschichte aus dem Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert. Dort fühlten sich die Schwarzen und die Indios in Argentinien sehr, sehr unwohl, weil eine unglaubliche Flut von Europäern Argentinien besiedelte. Und sie wirklich verdrängten und sie sind abgewandert in den Norden von Argentinien. É isso aí. E Hazadalto, lá de Berlim, da Rádio Saci, acaba de nos informar que hoje, 13 de abril de 2011, a grande diva do samba brasileiro, Dona Ivone Lara, completa 90 anos de idade e manda os nossos eternos respeitos à grande dama do samba brasileiro. Ja, Rassadauto hat uns gerade etwas zukommen lassen, und zwar feiert heute Donna Ivone Lara am 13. April ihren 90. Geburtstag. Sie ist eine der größten brasilianischen Samba-Musikerin oder Sängerin, die es überhaupt gibt. An dieser Stelle fällt mir gerade ein, herzlichen Glückwunsch, Neil Luz. Er hat nämlich heute auch Geburtstag. Ah, mas que boa lembrança. Hoje também é o aniversário do Neil Luz. que também agora é um parceiro da Rádio Mama Terra e vai apresentar uma vez por mês também os músicos de Minas Gerais aqui. Parabéns também para você, Nil Luz, que esteve no nosso programa na semana passada. É incrível, incrível. Seguimos com Ivone Lara. Dona Ivone Lara, na Rádio Mama Terra, comemora os seus 90 anos de idade. Isso foi uma grande festa no Rio de Janeiro e que nós aqui aproveitamos para mandar um grande beijo para a Dona Ivone Lara, figura incrível nesse país, figura incrível no Brasil. É a tradição do samba, é a tradição das mulheres negras brasileiras, dessa luta, dessa perseverança. É muito bonito. Ist das nicht herrlich, was wir eben gehört haben, dieses Lied von Ivone Lara. Sie hat feiert heute ihren 90. Geburtstag. Wer hat schon in diesem Alter noch so eine fantastische Stimme? Genau, und das war eine Live-Show gestern da in Rio de Janeiro. Die Hasadauto hat uns geschickt die Aufnahme. Muito obrigado, Hasadauto. Filha Danke, Hasadauto, sempre ligado, grande parceiro da Rádio Mama Terra, diretor da Rádio Saci em Berlim, parceira da Rádio Mama Terra. Ja, so ist das, wenn man mit Radio Sam zusammenarbeitet. Exactamente. So bekommt man ganz schnell mal eben Musik, Information. Es macht unheimlich viel Spaß. Also ich hoffe auch, euch macht es ganz viel Spaß. Eu adoro teu sotaque, Radio Sam. Rádio Sem. Sim. Mas em alemão é Sem. Rádio Sem. Maravilha. Aqui é a rádio de todos os sotaques. É a rádio que está sendo muito escutada no momento em Angola, Moçambique, Timor-Leste e tudo quanto é canto que fala português, até em Niterói, a terra de índio com muito orgulho. Maravilha. Um grande abraço aí para Niterói e para o Adir, que está sempre nos escutando agora também. Beleza pura, você está na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, mit dem wunderschönen Untertitel Unsere Ecke ist unsere Welt. E aproveitando que estamos falando de aniversário de 90 anos da Dona Ivone Lara, hoje 13 de abril de 2011, homenageamos também o nosso querido Neil Lewis, que está fazendo não sei quantos anos, ele não conta a idade, o garotão, mas é um garotão, gente fina. Neil Lewis, jogador de handball da seleção brasileira, que há 25 anos correu estrada e é hoje um músico consagrado internacional no mundo inteiro. Ganhou prêmios na Academia de Letras Francesa, escreve livros, apoia a juventude lá de Belo Horizonte com projetos para atender as crianças abandonadas. Figura incrível que cada vez mais o Brasil vai tomar conhecimento. Afinal de contas, somos 5 milhões de brasileiros que saímos do Brasil na época do Collor para descobrir o mundo. Estamos retornando, às vezes somente com a nossa música, às vezes somente com a nossa voz, para dar o nosso carinho ao Brasil que a gente nunca esquece. Ja, wenn ich Romau jetzt mal den brasilianischen Moderator jetzt gerade so höre, was er alles über Neil Lewis erzählt, dann komme ich auf den einfachen Punkt. Neil Lewis ist einfach ein wirklich richtiger Tausendsasser. Tausendsasser heißt, er kann fast alles machen oder er kann alles machen. Er ist zum Beispiel, hat er angefangen als Handballspieler in der brasilianischen Nationalmannschaft. Er hat immer Musik gemacht, kommt aus Minas Gerais. Er hat Preise gewonnen, unter anderem hat er einen Preis bekommen von der Académie Française in Paris für seine Musikstücke und auch für seine Poesie und seine Bücher, die er geschrieben hat. Er hat jetzt gerade das dritte Buch ist in Arbeit. Das zweite ist ein wunderschönes Buch mit einer passenden CD dazu. Er hat ein Projekt laufen in Minas Gerais, ein Jugendprojekt mit ein Sportprojekt in Bezug auf Handball in Brasilien. Er unterstützt dieses Projekt mit seiner Musik, die er hier einspielt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Und das nächste Stück, was wir von ihm hören werden, ist von seiner Live-CD Live in Montreux. Und das Stück heißt Mama Mucho Me Amo. Vamos escutar Mama Mucho Me Ama. De Neil Lewis. I would like dance under the sky this night. Do you like dance with me? Yeah, tá bonito. Tá gostoso. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, mama. Mama, mama, me ama. Mama, mama, me ama. Mucho, mucho, me ama. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, mama. Mama, mucho, me ama. Mama, mama, mama, mama. Mama, mucho, me ama. Dança em volta da fogueira, a minha força vem da natureza. Chamo meu orixá de cabeça, o índio que mora na minha aldeia. O meu canto é minha oferenda, pra exaltar o Deus e a deusa. Vejo no céu uma linda estrela, é o meu sol que brilha, que beleza. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, mama. Seja gentil, me alcança. Desse esplêndido, me balança. Merci beaucoup, mon trou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon trou. Merci beaucoup. Neu Luiz, Mama Mucho Me Ama, na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Hamburgo, em conexão com a Rádio 100, que é uma cooperação entre Suécia, Berlim e Hamburgo, e agora Minas Gerais e futuramente Helsinki. Um programa ligado no mundo de brasileiros, alemães, suecos, franceses, portugueses, africanos, todos os grupos que queiram participar da Rádio Mama Terra podem ficar ligado conosco. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Und wie Romau gerade gesagt hat, Radio 10 ist wirklich, lädt euch ein, mitzumachen. Unsere Adresse ist info@mamaterra.de. Wer Lust hat, wer Spaß hat, Interesse hat, der kann sich bei uns melden und mit einsteigen. Ja, und ab nächsten Monat mit Elbe Welle wird wir unsere Nachbarn dabei sein. Ne? Ja, es wird, es ist wirklich ein unglaublich tolles Projekt, was wir jetzt gestartet haben für die nächsten 6 Monate. Stadtteilradio, das hat was ganz Interessantes an sich. Unsere erste Sendung wird sein oder hätte heute sein sollen. Wie lebte es sich? Wie lebte man vor 40 Jahren, 50 Jahren hier in diesem Stadtteil, dort wo wir leben, nämlich Hamburg, Altona, Altstadt, Süd sogar. Genau. Das ist eine ganz kleine Ecke. Genau, es gibt so viele Veränderungen im Moment da, ne? Kommt die IKEA, es gibt Sanierung, viele Leute gehen aus, viele Leute kommen ein. Viele Leute sind genervt von dem ganzen Tourismus direkt am Fischmarkt. Ja, das, es gibt viel Feste, zu sagen. Es gibt so ganz, ganz viel zu sagen. Und vor allem das Interessante, wie hat sich das verändert? Denn die Leute, die wir interviewt haben, die bei der Sendung dabei sind, die leben heute noch in dem Stadtteil. Und wir sind wirklich schon gespannt darauf, was sie zu sagen haben, warum sie eigentlich noch in diesem Stadtteil leben. Genau, es ist interessant auch darum, dass alles, was man sagte hier in Hamburg, es wird auch gehört. In Brasilien, in Lateinamerika, in anderen großen Städten der Welt. Städte in der Welt. Und ich war in Rio de Janeiro letzte vor 2 Monaten, ich gehe wieder in eine Woche und ich sehe, dass es gibt die gleiche Hoffnung, die gleiche Probleme, Hafen und Sanierung, Entwicklung der Stadt, Leute, die nicht mehr bezahlen können, die Miete, alle die sind gleich. Es ist fast wie wir sind in einer kleinen Welt angekommen. In einer kleinen, großen Globalisation sind wir angekommen. Und deswegen ist unsere Sendung auch genannt Globalisierung von unten. Das geht ein bisschen langsamer, als wird alles von oben kommen. Ja, aus die oben haben sich schon globalisiert. Wegglobalisiert. Wegglobalisiert und sind die Haifische, die läuft durch die ganze Welt, verdienen hier, verdienen da. Und wir bleiben immer unter. Romau, und so die Gelegenheit. Jetzt werden wir eine Verbindung mit Radio Nacional. Wow, ja, Radio Nacional aus Rio de Janeiro. Radio Nacional ist ein Radio de Fugans Brasília, ist gehört. Zum Beispiel im Moment da die Radio Nacional, um 19 Uhr in Brasília. Jeden Tag, die ganze Brasília schaut ein, nur ein Radio. Ist ein Netzwerk, die ist obligatorisch. Alle Radios schaut ab und kommen für die Radio Nacional. Das sind die Berichte, die alle Brasilianer müssen hören. Und in ganz Brasilien, alle Radios spielen die gleiche Sendung. Oder senden die gleiche Sendung, die ist direkt von Brasilien gemacht. Die neuen Gesetze, was passiert, was für ein neues Recht es gibt und so weiter, so weiter. Und diese Radiosendung ist schon seit 1935, glaube ich. Ist schon lange. Jeden Tag 19 Uhr. Como diz a música, pam, pam, pam, pam, pam, pam, como de música foi um rádio nacional, um Dali Roden. Um deste vai da Bai, for em carnival, um deste bem intervido foi um golo, um berumte radialista foi em Brasília, onde via verde, a partnerschaft machen, deswegen ist auch ein Grund, warum fliege ich nach Brasilien, um diese Partnerschaft zu befestigen zwischen Hamburg und Rio de Janeiro und zu vorbereiten für die Weltmeisterschaft und so weiter und so weiter. Romão, Inhalt des Interviews ungefähr so, was ist das Thema? Ja, das Thema ist die Brasilianer hier außerhalb der Welt. Und, außerhalb der Welt? Außerhalb der Welt. Außerhalb Brasilien. Wir sind ungefähr 5 Millionen Brasilianer, die leben im Ausland. Hier in Deutschland wir sind ungefähr 100.000. Und von diesen 100.000 sind ungefähr 80.000 Frauen. Und das ist die Basis von unserer Migration in Brasilien. Und auch darum gucke ich hier so. Ja, das stimmt, 73% also Anteil. 80% sind 80. Die Frauen. Schon, noch schon. Wieder höher. Ja, von 100.000, 80.000. Ne, so. Mhm. Das muss Mathematik auch lernen. Mhm. Und dann, wir reden darüber, dass unsere Migration hat viele Vorteile gegeben für viele Länder, wo wir leben. Zum Beispiel hier in Hamburg, heutzutage, man kann keine Feier machen ohne Caipirinha mehr. Die Deutschen sind im Weltmeister in Caipirinha, sie trinken keine Bier mehr. Und Samba und Musik und so weiter. Und das finde ich eine guter Einfluss von den Brasilianern. Und dann der Sache, die wir reden, ist über die Imagen von den Brasilianern in der Welt, die Imagen von den brasilianischen Frauen in der Welt, die ist nicht so gut. Die Frauen mögen das nicht. Aber wir sagen, dass die Hauptschuld davon ist nicht die Leute außerhalb Brasilien, aber ist die einzige Werbung von Brasilien, die versuchen zu verkaufen die Frauen als eine touristische Attraktion. Und deswegen es gibt auch viele Probleme für Frauen von Brasilien, die würden gerne migrieren und haben Probleme in der bei der Ausländerbehörde und so weiter, überall in der Welt, wo sie denken, dass sie sind, sind nicht so. Also, die haben Probleme. Und deswegen die Frauen von Brasilien versuchen, diese Imagen zu verändern. Und hören wir jetzt unser Interview da in Brasília. Ich rede jetzt in Portugies, damit man weiß, Bescheid, was kommt jetzt in Portugies, die Sprache da in Brasília. Nós estamos aqui exatamente para conversar sobre a nossa parceria que estamos começando a fazer com o programa Afro. Rio Afro, lá do Rio de Janeiro, com o Golo, com o Miro, com o pessoal do Cogira, que organiza esse trabalho lá no Rio muito bom e que todo dia tem um programa na Rádio Nacional e que estamos agora iniciando uma parceria. E da última vez que eu estive no Brasil, e vou voltar daqui a uma semana, para tentar aprofundar essa parceria de nós brasileiros aqui fora do Brasil e a Rádio Nacional e também a Rádio Independência lá em Minas Gerais e outras rádios do país para que os brasileiros aqui fora, que somos 5 milhões, têm o maior contato com os brasileiros do Brasil. Entramos agora em contato com a Rádio Nacional, Rádio 100, Rádio Mama Terra, Rádio Nacional. No ar, Rio Afro, o espaço de informação da comunidade afro-brasileira no rádio. Uma parceria Rádio Nacional e Grupo Mídia Afro. Muito bem, nós estamos aqui ao vivo com mais um convidado ao vivo que eu gostaria que se apresentasse aqui. Diga aí, bom dia, tudo bem com você? Muito bom dia, Marcos Romão, jornalista lá brasileiro vivendo em Hamburgo. Vivendo em Hamburgo, é? Vivendo em Hamburgo, vou depois da manhã de volta lá para a geladeira. Mas você veio para o carnaval? Não, você veio? Eu vim para o carnaval, vim aqui por conta de assuntos familiares e para resolver uns problemas aqui. Certo, e vamos falar sobre o quê? Exatamente, eu tenho lá na Alemanha um programa de rádio, a Rádio Mama Terra. Bom, voz você tem, né? Exatamente. Mas você fala em alemão, não, o programa? Falo em alemão é também. Mesmo? Então, dá aí a saudação do programa, vamos lá. Wunderschönen guten Tag, freue Leute da em Hamburgo, de Rory Misch, Edsuber, Nacional, Rio. A única coisa que eu sei de alemão é Aftazar den Doin. Das ist sehr gut Deutsch, du hast. Você tem um excelente alemão. Aliás, alemão é muito fácil de aprender. Eu estou lá há 20 anos ensinando o alemão a aprender a falar alemão. Ah, é? Eles têm muita dificuldade com o tio, né? Eles falam alemão, alemão. Mas aos poucos eles vão aprendendo a falar alemão. Os saxões em geral, né? Os saxões em geral, eles têm dificuldade com esse um. Esse um é terrível, esse um é terrível. É verdade. Mas e aí, você veio aqui e qual é, você está fazendo, qual é o seu trabalho lá? Exato, o meu trabalho lá, eu coordeno o Conselho de Cidadãos Brasileiros de Hamburgo e faço parte da Rede Mundial de Brasileiros, somos mais ou menos uns 5 milhões de brasileiros fora do Brasil, que manda para o Brasil todo ano de 4 a 5 bilhões de dólares. Nós somos uma indústria fora do Brasil e há cerca de um ano nós somos reconhecidos pelo governo brasileiro como parte do Brasil. Certo. Voltamos a ser cidadãos brasileiros, isso é uma felicidade muito grande. Certo. Vocês, brasileiros que vivem, que são radicados no exterior, e que desejam, eles podem inclusive participar das eleições presidenciais aqui no Brasil, né? Exatamente, participamos ativamente, ativamente em todas as eleições do Brasil. A Alemanha dá o resultado geralmente antes, os jornais ficam ligados para saber em quem que o pessoal da Alemanha votou. Uhum. E realmente influenciando. Lá na Alemanha nós temos mais ou menos 100 mil pessoas registradas. 100 mil brasileiros. Esses que estão legalmente. Que estão legalmente no Brasil. Nós sempre falamos o seguinte: brasileiros que estão registrados. Para nós não importa se ele está legal ou não está legal no país. Para o Brasil, mas ele registrado, é legal. É registrado, que você diz, é como é? Registrado no consulado, eu registrado aqui no Brasil como eleitor. O que está registrado no consulado e que está registrado também no Brasil. É o que está legal, né? É o que está legal, formal, na Alemanha. E nós contribuímos muito para o desenvolvimento da Alemanha nos últimos 60 anos. Porque tem brasileiro que foi para lá há 60 anos, logo no final da guerra, e que contribuiu bastante para a reconstrução do país, inclusive contribuiu muito profundamente para voltar a ter uma alegria num país que sofreu tanto pelo processo de guerra, né? Sofreu e fez sofrer, né? Então a Alemanha foi o país que foi mais destruído, né, na Segunda Guerra, né? Mais destruídos. Eu acho que não foi quem mais perdeu, a Rússia perdeu muito mais, né, do que 20 milhões de habitantes. Em termos de pessoas, mas em termos de cidades, a Alemanha... a Alemanha foi destruída. Foi destruída completamente. Mas o brasileiro, eu queria que você falasse um pouco, não só do papel do brasileiro, mas o papel do negro brasileiro também, não só na Alemanha, mas na Europa de forma geral. Eu digo isso porque você é negro, você é líder, da comunidade brasileira em Hamburgo e na Alemanha. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente. A minha experiência já vem do Brasil, porque eu fundei aqui no Brasil, na década de 80, o SOS Racismo, Cidadania e Racismo. E que hoje o Brasil está bem mais avançado nessas questões, e também isso tem um resultado na Alemanha, tem um resultado na Europa. A maioria do migrante brasileiro, a maioria do migrante são mulheres lá na Europa. A maioria são mulheres que vão trabalhar, que vão em busca de melhores condições de trabalho, principalmente na década de 90, o pessoal fugiu do Brasil praticamente, para encontrar melhores condições para seus filhos. E dessas mulheres, dessa grande maioria de mulheres, por exemplo, na Alemanha, 80% desses 100 mil são mulheres. Sim, 80 mil mulheres. Aí a maioria dessas mulheres são mulheres, digamos, praticamente a maioria, praticamente 60%, 50%, 55% a 60%, são mulheres que eu diria não brancas. Claro. Né? Seriam mulheres, assim, inclusive uma grande presença de mulheres do Nordeste, uma grande presença de mulheres das periferias do Brasil. Pois é, isso que eu ia te falar também, pelo seguinte, essas mulheres que na Europa, de uma forma, quando se fala de brasileiras na Europa, fala-se, pensa-se muito na exploração sexual, na prostituição. As mulheres são arregimentadas aqui ainda no Brasil, não é uma coisa só de que o Brasil, as mulheres querem ir para lá para isso, não. Elas são aliciadas e arregimentadas aqui, quadrilhas da Espanha que fazem isso. Exato. E que vira e mexe são desbaratadas lá também. Então, sobre isso aí, O interessante disso daí é que para nós que vivemos lá na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra, em todos os lugares, isso aí é um problema que nós consideramos assim um problema mínimo, um problema pequeno em relação às mulheres que lá vivem, sim, que são muito bem organizadas, que se organizam em grupos de autodefesa, se organizam em grupos de direito, né? E que, digamos, na Europa, por exemplo, a prostituição é legal. A prostituição é um trabalho, como aqui e tal, mas já há muito tempo, né? E isso daí, feito aqui no Brasil, tem a sua parcela de mulheres prostitutas e tem a parcela de mulheres não prostitutas. A maioria não são prostitutas na Europa. Agora, acontece o seguinte, esse problema é um problema... Esse problema, na Europa, é mais um problema exportado do Brasil. A imagem que a mulher negra e que a mulher brasileira tem lá fora é uma imagem que o Brasil mesmo vende. É um estereótipo que o Brasil vende. É verdade. Não é um estereótipo que o pessoal lá de fora tem. Não foram eles que criaram essa imagem. Não é gratuito, né? Então, verdade. À medida em que a mulher no Brasil passa a ser reconhecida, a mulher passa a ter um valor no Brasil, lá fora tem a repercussão. Claro. Lá fora passa a ter um outro tipo de posicionamento. Um status diferente. É feito o negro do Brasil. O negro do Brasil, ele sai daqui, vai para a Alemanha, vai para a França, vai para o Japão e... Volta doutor. Ô Marcos, eu queria que você deixasse... E aqui não conseguiria ser doutor. É verdade, aqui não consegue. Ainda é difícil, mesmo com cota, com tudo isso é difícil. Marcos, eu queria que você deixasse contatos para quem quiser conversar com você mais sobre isso. Exato. Entender um pouco mais o nosso ouvinte aqui do Rio Ave. Exato, é sempre fácil encontrar-me na... É sempre o nome Marcos Romão, basta botar no Google que aparece meu nome em várias línguas. Ou procurar Mama Terra, que é o nome da rádio. Rádio Mama Terra, que é um nome que eu inventei, não existe em português, que é imitando o Pachamama dos peruanos, uhum, que é a Terra Mãe. E esse nome está bastante conhecido agora já no mundo inteiro. E a página é mamaterra.eu. EU. De Europa, né? European Union. European Union. Então, sempre pode nos encontrar e nós estamos muito abertos, inclusive para os brasileiros que estão indo para a Europa. Hoje em dia devem chegar procurando esta comunidade, esses conselhos de brasileiros que existem, porque nós somos agora uma instituição ligada ao governo brasileiro. Então, fica muito difícil para esses rapinas que tentam explorar o brasileiro lá fora, que geralmente são brasileiros. Os donos dessas máfias falam espanhola, portuguesa, você é brasileiro, vamos parar com essa história. Porque estrangeiro não é tão malandro para fazer esse simulacro. Nós falamos aqui, a quadrilha que explora mulheres lá na Europa Ocidental é uma quadrilha espanhola que foi desbaratada agora. Exato, e montada junto com brasileiros. Exatamente, Tá certo, Marcos, conversando com Marcos Romão, que é o da Rádio Mama Terra, lá em Hamburgo, vive lá em Hamburgo há quantos anos? 21 anos, já está ficando até meio com a cara de alemão. Né? Exatamente. A pessoal... cor ainda não, mas aí vai ficar mais 20 anos, vai começar a ficar meio branco. O pessoal já chama de Romão ou alemão, por isso que eu digo assim, eu acho que eu sou um dos sonhos do Monteiro Lobato, né? Uhum. O Monteiro Lobato queria fazer todo mundo aqui no Brasil branco, né? Eu acho que seria uma boa, se o Monteiro Lobato na época tivesse uma empresa de aviação, ia mandar tudo quanto é preto para a Alemanha para virar branco, né? Tá certo. Aproveitava e mandava o Ziraldo também, que ele ia ficar mais clarinho. Valeu, nós começamos hoje no Rio Afro com o Marcos Romão. Um grande abraço. Valeu. Você ouviu Rio Afro, o espaço de informação da comunidade afro-brasileira no rádio. Uma parceria Rádio Nacional e Grupo Mídia Afro. Olha aí, são 9:50. É isso aí. Rádio Nacional na Rádio Mama Terra. Um grande presente da rapaziada. Obrigado, Golo. Obrigado, Miro. Obrigado, pessoal da mídia carioca. Estamos aí na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, especialmente de Niterói. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Ist es nicht herrlich? Ein Wunder der Technik und einer guten Zusammenarbeit. Wir waren verbunden mit, wie heißt es denn jetzt? Radio Nacional aus Rio und mit der Sendung Afro, Rio Afro. Und wir haben gehört ein Interview von einem sehr bekannten brasilianischen Journalisten Golo. Er hat Romão interviewt und das Thema ging um die Migration Brasilianer nach Europa und welche Komplikationen und Schwierigkeiten gelegentlich auftauchen können. Das ist schön, Astro. Und wir gehen jetzt. Dass es Schwierigkeiten gibt, das ist nicht besonders schön. Und auch zum Teil, was wir ja selber erleben hier auch aus Hamburg, ist es sehr, sehr unangenehm und zum Teil auch bedrohlich. Genau. Vor allem für Frauen, die ja die 80% der Gesamtbevölkerung, der migrierten Brasilianer ausmachen. Genau, genau. Das ist ein Thema, das hart für uns. Okay, wir gehen jetzt auf Vida in Niterói mit Lula Basto, mit der Musik Passageiro de mim. Oh, kommt er aus Niterói? Kommt aus Niterói, Lula. Kennst du ihn? Ja, ist ein guter Freund von Schule. Ein Schulfreund von mir. Ein Freund von mir, die leitet jetzt ein tolles Projekt für eine Orchester für junge Leute da in Niterói. Die ist früher war die Hauptstadt von Rio de Janeiro, aber jetzt ist nur eine kleine Vorort von Rio de Janeiro. Also manchmal, Romão, habe ich das Gefühl, Brasilien ist so groß wie Europa. Und da kennt man doch noch den Schulfreund aus Niterói. Er hat eine CD rausgebracht von Lula Basto. Ich kann es manchmal gar nicht glauben. Genau, das ist die Brasilien. Welt ist zwar groß. 200 Millionen, alle kennen sich. Und gelegentlich trifft man sich wieder. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Responde em seu corpo um dilema, um beijo de ausência, uma falta de mim. Esconde um bem, bem querendo, um querer bem moreno, um sereno, sem fim. Esconde não sei lá o que, quando chega na areia pronta pra partir. Será ela passageira de mim? Flávia, este teu corpo, bandida, me assalta na noite, sequestra, tortura na rua. Me prende, me acende, me rende na rua, língua nua, passageira, passageira de mim. Flávia, teu corpo me arrasta, tua boca me embasta, teu beijo é de sol. Flávia, teu corpo me arrasta, tua boca me basta, teu beijo é de sol. Começando o final do nosso programa da rádio. Muito obrigado, um grande abraço ao meu amigo Lula Bastos e vamos começando um programa, o final do programa com a nossa querida Ivone Lara, que está fazendo 90 anos. Um grande abraço. A própria Adalto falou que se ele fosse prefeito ia colocar a dona Ivone Lara em cima de um caminhão enorme e sair pela cidade cantando estas músicas lindas que só ela tem. Coisa maravilhosa mesmo. Ivone Lara aqui no Rio de Janeiro. É aqui no Brasil inteiro e aqui na Alemanha, é uma coisa muito incrível. Vamos nos despedindo, Nelson, você sempre pode nos ouvir de novo agora às 18 horas, no domingo, neste mesmo canal, neste mesmo canal aqui de Hamburgo. Als erstes Mal möchte ich mich bedanken bei dir, Romau, für die heutige Sendung. Es hat wieder viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich verabschiede mich von euch, Ortrud Gutke, die deutsche Stimme von Radio Mama Terra. Unsere Sendung wird wiederholt am Sonntag um 18 Uhr. Und da möchte ich ganz kurz noch einen Tipp geben. Am Sonntag auf NDR Info gibt es ab 0.05 Uhr bis nachts um 2 eine Sendung mit Rainer Skip. Ist sehr zu empfehlen. Neutsche Domingo, sehr viel brasilianische Musik. Ciao. E no sábado vamos todos assistir Leila Pantel. Maravilha. Leila Pantel vai tocar lá na nossa, lá como sempre, naquele programa especial que ela naquele lugar especial que é no Birdland, né? Birdland. 19 horas, a nossa querida Leila Pantel. Coisa incrível, maravilhosa esse trabalho. Encerramos o nosso programa com a nossa querida amiga Ivone Lara. Adeus. Feliz aniversário, Ivone Lara. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 13. April 2011. Das afrikanisch-deutsche Kulturmagazin Edikanfo Radio hört ihr um 20 Uhr. Backspin FM beginnt um 21 Uhr. Thema heute, die Funkverteidiger. Die Crew aus dem Osten Deutschlands steht für einen besonderen alten und trotzdem neuen Rap-Sound. Fast eine Zeitreise in die 90er Jahre. Backspin FM um 21 Uhr. Sequence Soul startet ab 22 Uhr mit einem intensiven Blick aufs Geschehen der internationalen elektronischen Musik mit Herz. Wie immer mit Grand Prix Urgestein Raoul Ben. Akuter Ohrenkalk durch Dudelfunk? Da hilft nur eins, Tide 96.0. Immer anders.